Ich freue mich an dem Stückchen Wald, das hier noch übrig blieb. Noch nicht verschlungen vom Asphalt, den man bis hierher trieb. Grad vor mir steht ein kleiner Halm, der noch kein Abgas roch. Er tanzt im Wind, ich freu mich dran, wer weiß, wie lange noch. Ein kleines Veilchen lacht mich an, als ob es mich umwirrt. Ein Glück, dass es noch lachen kann und nicht im Laden stirbt. Mich faszinieren drei Musiker, sie zwitschern dort im Baum. Ich mag sie ohne Synthesizer und nicht im Disco-Sound. Käm ich in 15 Jahren hierher, wär's damit wohl vorbei. Dann bauen sie hier den Zubringer zur Autobahn E3, damit man schneller in den Süden kommt, wo es noch Wiesen gibt und Wald. Wir sind verrückt, wann machen wir mit unserem Treiben halt? Der Gott, der diese Welt erschuf, hat sie uns anvertraut. Wir haben sie fast ruiniert und völlig umgebaut. Es kam ein Gott, der Technik hieß, wir beteten ihn an. Mir scheint, er zwingt uns in die Knie, ob sich noch mal was ändert daran. Ob sich noch mal was ändert daran.